20. April 1945. Hitlers letzter Geburtstag, der 56. Als Gratulanten ließ Reichsjugendführer Arthur Axmann im Garten der Reichskanzlei neben einigen jungen, hochdekorierten SS-Soldaten etwa 20 Hitlerjungen aufmarschieren. Ich hörte nur davon, bekam von all dem nichts mit, war den ganzen Tag nicht ein einziges Mal oben gewesen. Ich saß in meiner Telefonzentrale und konnte mich vor Telefonaten nicht retten. Glückwunschanrufe den ganzen Tag über. Henschels Dieselmotor und mein Schädel brummten um die Wette. Die B- und Entlüftungsanlage lief ununterbrochen. Nach einem Empfang in der neuen Reichskanzlei, an dem unter anderem Goebbels, Göring, Himmler, die Bormann-Brüder, Speer, Ribbentrop und einige Generäle wie Wilhelm Burgdorf und Hans Krebs teilnahmen, erschien Hitler wieder im Bunker und hielt im Kartenraum eine Lagebesprechung ab. Von Feierstimmung keine Spur. Der Geburtstag war vorbei. Die militärische Lage konnte nur als katastrophal bezeichnet werden. Im Ruhrkessel hatte Tage zuvor die Heeresgruppe B mit 300.000 Mann kapituliert. Deren Oberbefehlshaber Generalfeldmarschall Walter Model erschoss sich kurz darauf. Die Briten und Amerikaner standen an der Elbe, die Russen vor den Toren der Reichshauptstadt. Für die in Kürze erwartete Trennung von Nord- und Süddeutschland setzte Hitler die Weisung in Kraft, dem Oberbefehlshaber der Kriegsmarine Großadmiral Karl Dönitz den Oberbefehl des nördlich verbleibenden Reichs zu übertragen. Für den Süden sollte der OB West Generalfeldmarschall Albert Kesselring das Kommando übernehmen. Widerstand bis zum letzten Mann, so lautete die Parole des finalen Aufgebots. Ein Häuflein Wehrmachtssoldaten neben Volkssturmgreisen und Hitlerjungen gegen ein Millionenheer an Rotarmisten. Was sollte das noch werden? Ich hörte, wie die Lageteilnehmer versuchten, Hitler davon zu überzeugen, den Endkampf vom Obersalzberg aus zu führen und den Bunker zu verlassen, solange es noch eine Chance gab, aus Berlin herauszukommen. Ich hatte eigentlich bis jetzt fest damit gerechnet, dass wir nach Berchtesgaden gingen. Doch Hitler ließ sich nicht beirren, er wollte bleiben. Nun musste ich umdenken. Es gelang mir nicht. Was bedeutete das nun für mich? Ich wollte nichts anderes als das, was die meisten anderen auch wollten. Man konnte es in ihren Augen sehen. Sie wollten alle raus hier, aus dem Bunker, aus Berlin. Göring in seiner dämlichen Tarnuniform machte den ganzen Tag über einen besonders nervösen Eindruck. Offensichtlich war er in Sorge, dass er sich nicht mehr rechtzeitig absetzen konnte. Schließlich verabschiedete er sich von Hitler unter dem Vorwand, in Süddeutschland würden wichtige Aufgaben auf ihn warten. Hitler ließ ihn ohne irgendeinen Einwand oder Kommentar ziehen. Der spürbaren Rette-sich-wer-kann-Stimmung schien er insgesamt recht teilnahmslos gegenüberzustehen. Ich hoffte, dass es vielleicht noch jemandem gelang, ihn umzustimmen. Meine Gedanken gingen wild durcheinander. Die Telefonate unterbrachen sie zusätzlich. Bis zu diesem Tag, Hitlers Geburtstag, an dem unter dem Codewort Clausewitz der Alarmzustand als Vorstufe der Verkündung des Ausnahmezustands verfügt wurde, war ich immer nach Dienstschluss zu meiner Frau und meiner Tochter gefahren. Das war nun während des Alarmzustands nicht mehr möglich. Gerda war mit Gitta vor einigen Tagen auf meinen Rat hin erneut zu den Schwiegereltern nach Rudow gezogen, nachdem sie zwischenzeitlich wieder in unsere Wohnung zurückgekehrt war. Angestrengt dachte ich immer wieder aufs Neue darüber nach, wie ich meine Familie vor den Russen in Sicherheit bringen konnte. Aus dem Volksempfänger im Bunker waren überall Geräte verteilt, das Exportmodell tönte Goebbels. Ich verfolgte die Rede nicht. Wenn Goebbels gewusst hätte, dass ich zu Hause regelmäßig den Feindsender hörte, BBC London. Am Samstag versammelte Eva die verbliebenen Gäste des Geburtstagsempfangs noch einmal oben in der Führerwohnung. Der Bunker war fast leer, nur ich befand mich an meinem Arbeitsplatz und Hitler in seinem Zimmer. Das letzte Fest in der Reichskanzlei fand ohne den Reichskanzler statt.